live aus dem Backstage des Columbia Theaters, das direkt neben der Columbia Halle liegt, wo sie heute um 18.30 Uhr auf die Bühne gehen wird. Mavi Phoenix, guten Tag. Hallo. Aus Österreich, guten Tag erstmal. Ja, guten Tag. Ja, da müssen wir ein bisschen förmlicher sein. Es ist schön, dass du den Weg hierher gefunden hast, in den hohen Norden, ins kalte Osteuropa. Es ist kälter als bei euch, nehme ich an. Würde ich gar nicht sagen. Viel kälter, habe ich mir gedacht. Wahnsinnig kalt hier. Ja, in Österreich ist es auch immer sehr kalt. In der Tat. 18.30 Uhr gehst du heute auf die Bühne. Erstmal im Namen von Fritz, danke, dass du mit uns feierst. Da, ich weiß nicht, offiziell müssen wir sagen. Dankeschön, das ist ja unser Geburtstag, danke. Ja, danke für die Einladung. Happy Birthday. Happy Birthday. Du bist schon wieder gewachsen, oder? Letztes Mal, als wir gesehen haben, Fräulein Fritz, mein Phoenix wird immer eigentlich demnächst bei Germany's Next Topmodel eigentlich dabei. Nee, aber gestern haben sie Aventura gespielt bei Germany's Next Topmodel, beim Umstyling. In der Umstyling? Ist das nicht die wichtigste Folge? Das ist die wichtigste Folge. Und meine Mama und Cousins und Cousinen haben alle geschrieben auf WhatsApp. Ich bin gerade hergeflogen und mach Flugmodus wieder aus und dann auf jeden Fall Aventura bei Germany's Next Topmodel. Aventura, 100.000 WhatsApp. Also war echt lustig. Das ist ja wirklich, also ich weiß auch, dass in meinem Freundeskreis viele Mädchen dabei sind, die ausrasten regelmäßig bei der Umstyling-Folge. Hast du es im Nachhinein jetzt mal noch gesehen? Nein, nur nicht, aber ich möchte jetzt mal anschauen. Aber machst du erst nach 18.30 Uhr? Ja, genau. Okay, alles klar. Abendprogramm. Es gibt etwas ganz Besonderes heute, was passieren wird. Du bist die Erste, die auf die Bühne geht. Das ist sowieso immer schon, das ist keine leichte Situation, ist ein bisschen Drucksituation. Wie begegnest du dem? Ich finde, das ist eher voll chillig so als Erste. Das ist so, jeder freut sich, dass endlich was passiert und... easy. Wir werden euch das Ganze live übertragen aus der Columbia-Halle, aber und jetzt kommt's. Und das ist schon mal ein kleiner Hinweis, dass ihr unbedingt gleich noch versuchen müsst, hier in die Columbia-Halle reinzukommen, auf die Gästeliste. Folgendes, du wirst neue Songs spielen? Yep. Können wir da schon über Namen reden? Nö. Nee, nein, natürlich nicht, klar. Und du wirst damit beginnen, aber wir werden erst ein bisschen später uns live raufschalten. Das heißt, die gibt's nur hier für die Leute vor Ort, nicht live. Genau, also so die erste Hälfte vom Set ist ganz neue Songs und dann ja, kommen ein paar andere. Und wie heißt der erste Song? Der allererste Song. Ah, Mist, fast. Okay. Du hast mich fast gehabt, aber sage nichts. Okay, also wir werden in gut 20 Minuten hier nochmal die Leitung, alle die Telefonleitung aufmachen. Dann habt ihr das allerletzte Mal die Chance, auf die Gästeliste zu kommen. Und dann seid ihr mit dabei, wenn Mavi Phoenix heute Abend sozusagen um 18.30 Uhr diese Bühne hier eröffnet in der Columbia Halle, dann ein paar quasi Geheimsongs nur für euch spielt, bevor es dann für alle im Radio live on air geht. Und dann ziehen wir durch Milliarden, Leoniden, Sido, alles live für euch bis ca. 0 Uhr. Danach auch noch 4 Stunden Aftershow-Party. Hier ist übrigens die Aftershow-Party. Bleibst du da noch ein bisschen? Echt, bei mir im Backstage ist Aftershow-Party. Ich vermute, wir sind ja in Berlin, ja? So eine Party fängt meistens in so einem Columbia-Theater und dann arbeitet sie sich nach unten durch. Geil. Ich glaube, ich bin dabei. Ich weiß nicht. Also wenn wir gegen 3.40 Uhr die Umstyling-Folge gucken, dann wird hier auch ordentlich Party sein. Ja, passt. Herzlichen Dank, dass du vorher noch Zeit hattest. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Und dann, ja, guten Auftritt. Ja, ebenfalls. Danke. Dann hören wir jetzt einen Song, der heißt Love Long Time. Den kennst du? Ja, hab ich schon mal gehört, ja. Fantastisches Klavier auch mit drin, Mavi Phoenix. Also, bis später 18.30 Uhr, kurz nach 18.30 Uhr, geht's dann live hier auch im Radio los. Danke. Dankeschön.